Scheitert Europa, wenn der Euro scheitert? Von daher ist die Versuchung groß, jede grundsätzliche Diskussion um die Sinnhaftigkeit der gemeinsamen Währung auch weiterhin zu unterbinden. Für Deutschland ist dies Angela Merkel mit der Formel »Scheitert der Euro, dann scheitert Europa« meisterhaft gelungen. Denn niemand in Deutschland, außer ein paar Deutschnationalen und Rechtspopulisten, möchte für das Scheitern Europas verantwortlich sein. Das macht allerdings die in dem Satz implizierte Kausalität nicht richtiger. Weder der gemeinsame Markt, noch eine gemeinsame Außen- und Militärpolitik, noch die demokratische Weiterentwicklung der europäischen Institutionen, noch eine allmähliche Verstärkung bundesstaatlicher Elemente in der Europäischen Union setzen zwingend eine gemeinsame Währung voraus oder werden durch diese in irgendeiner Form erleichtert. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Mit der Vorleistung der gemeinsamen Währung ging die deutsche politische Klasse eine Wette darauf ein, dass die politische Union kurz danach quasi mit Naturgesetzlichkeit folgen werde. Weil sonst die Währungsunion nicht stabil sei. Die Wette ist gescheitert. Die Euroskeptiker behielten in der Summe leider recht. Die politische Union aber ist immer noch nicht in Sicht. Richtig ist an Merkels Satz jedoch etwas anderes. Das Verhältnis zwischen dem Erfolg bzw. Misserfolg des Euro einerseits und der weiteren europäischen Integration andererseits ist asymmetrisch. Ein funktionierender Euro würde Europa keineswegs automatisch in den bundesstaatlichen Himmel heben. Aber ein Auseinanderbrechen der Eurozone könnte negative Konsequenzen für die weitere Integration in Europa haben, beziehungsweise eine politische Dynamik in Gang setzen, die auch bereits erreichte Integrationsschritte wieder in Frage stellt. Darum muss man alles tun, was im Rahmen des Vernünftigen geboten ist, um das Überleben des Euro zu sichern. Aber eben nicht um jeden Preis. Der Preis, der für den Euro gezahlt wird, wäre zum Beispiel dann zu hoch, wenn das Ergebnis eine fiskalische Gesamthaftung in der Eurozone wäre. Er wäre auch zu hoch, wenn die Rahmenbedingungen der gemeinsamen Währung die wirtschaftliche Entwicklung in den Südländern dauerhaft behindern, beziehungsweise den Leistungswettbewerb zwischen den Euro-Ländern einschränken.